Humi, humi, moin, moin. Wenn ich jetzt ganz schnell einfach loslege, dann hat Philipp nicht Zeit, die Regeln zu erklären. Hallo und herzlich willkommen zur A, der Kurzwurf von Ach. Hier, wie immer, gibt es 10 Hinweise auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns lebt, heute von Jürgen. Und los geht's. Kannst du nochmal? Ich habe nämlich gerade dir reingelacht. Hallo und herzlich willkommen zur A, der Kurzwurf von Ach. Wie immer, gibt es 10 Hinweise auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt, heute von und mit Jürgen. Los geht's. Das war jetzt ein bisschen ausführlich. Kannst du das noch ein bisschen knapper formulieren, Philipp? Hallo, oh und Gott. Hallo und herzlich willkommen zur A, der Kurzpunkt von Ach. Wie immer geht's mit 10 Hinweisen los auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt. Welcher Song lief bei täglich und täglich grüßt das Murmeltier? I got das you, babe. Das wäre jetzt was so zum ein bisschen drunterlegen. Ja, von genau. Cher, I got you, babe. Erstens, nach mir war eine Meisterschule für Malerei benannt. Albrecht Dürer, um Monty Python zu zitieren. Echt? Ist das ein Monty Python Zitat? Es gibt zwei ganz wirre Folgen von Monty Python, die haben sie mit dem WDR damals noch unter der, Leitung von Alfred Biolek gedreht. Und eine Folge sind in Deutschland gedrehte Sketche und eine Folge sind phonetisch auf Deutsch entwickelte Sketche. Und da kommt auch so ein Running Gag durch die ganze Folge, dass immer so eine Doku über Albrecht Dürer losgeht, die immer ins Absurde geht und dann irgendwann heißt, Albrecht Dürer wurde bekannt durch seinen Mietwagenverleih. Und dann unterbricht es John Cleese, deutsch sprechend immer mit, jetzt ist einmal Schluss mit dem Unsinn, das ist nicht richtig, hören Sie auf mit dem Unsinn oder wir hören auf. Und dann fängt wieder diese Doku von vorn an und es wird immer absurder, bis es dann irgendwann dazu übergeht, dass dann so Bilder wie dieses gemalte Nas von Albrecht Dürer sich in so Cartoon-Figuren verwandeln und in der Gegend rumhüpfen. Sehr absurd, also, sehr lustig. Ja, bei Monty Python habe ich auch das Gefühl, na, das, egal wie alt ich werde, es tauchen immer neue Sketche auf, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich muss an den Käsesketch tatsächlich gerade denken. Welchen? Wo er in dem Cheese Shop ist, genau. Ja, der Cheese Shop. Der ist absolut fantastisch. Den muss ich mal wieder rumschicken. Vor allem, du musst dir überlegen, das war der Name der Programmiersprache Python, kommt ja von Monty Python. Ja. Und auch ihr Repository, also ihre ursprüngliche Quelle, wo du so browsen konntest, oh, welche Pakete gibt es schon, die ich verwenden kann, die hieß ganze Zeit lang Cheese Shop. Zweitens, ich hatte eine schwedische Fluglizenz und flog für die Svenska Lufttrafik AB. Aus Schweden stammt auch meine Frau Karin, nach der ich später meine Yacht und mein Anwesen benannte. Eine Yacht. Ein Anwesen. Ja. Also ich fand auch schön, wie du Karin ausgesprochen hast, weil man hatte wirklich aufrichtig das Gefühl, dass das richtig sein könnte auf Schwedisch so. Geil, ne? Karin. Es könnte auch seine zweite Yacht sein, weil die hieß Karin 2. Von daher weiß ich es nicht genau. Was ich ja auch schön finde, es gibt doch im, in welchem Königshaus ist das, wo einfach einen Pilotenschein hat und ab und zu, ich glaube, KLM fliegt. Weil er auch geil findet, um so große Maschinen zu fliegen. Also im englischen Königshaus ist es gang und gäbe, dass der männliche Nachwuchs eine Pilotenlizenz hat, aber wahrscheinlich nicht für Passagiermaschinen. Ja, ja. Aber dass die aber alle irgendwie eine Ausbildung machen. Quatsch. Ja. Ja, das ist Quatsch in dem Fall. Drittens, bei einer politischen Aktion zog ich mir eine Schussverletzung zu. Das war der Beginn meiner Morphinsucht, die mich viel Zeit mit Erziehungskuren, Rückfällen, Nervenheilern standen und anderem Kram verbringen ließ. Morphismus. Wann geboren? Darüber möchte ich nicht sprechen. Ja, also das sagtest du noch nicht, okay? Also Morphismus würde ich jetzt tippen, entweder so eine typische Zeit, in der auch Sherlock Holmes spielt, bis spätestens so nach wen Zweiter Weltkrieg würde ich es grob verordnen erstmal. Das ist ja schon eine relativ großzügige Zeitspanne, aber... Ah, nix aber. Viertens, ich war Ehrenbürger zahlreicher Städte, starb aber in einer Gefängniszelle. Das würde jetzt dagegen wieder auf jemand... Lasst mich an euren Gedanken... Ja, ich würde jetzt gerade auf Drittes Reich tippen... Politiker Drittes Reich. Weil ja, damit halt bist du mega... da glaube ich das mit dem Morphin nicht so ganz. Das finde ich passt für mich gerade mehr ins Zweite rein. Ja, mal gucken. Okay. Meinen 50. Geburtstag ließ ich mich bzw. meinen Arbeitgeber umgerechnet und inflationsbereinigt etwa 6,6 Millionen Euro kosten. Ich führte eh einen dekadent luxuriösen Lebensstil. Ich hatte viel für Kunst, aber auch ein bisschen etwas für Flugzeuge übrig. Für Flugzeuge? Okay. Wer war denn flugzeugemäßig unterwegs? Warte mal. Dings war doch Howard, Luftfahrt. An Howard Hughes denken, aber der hat selber so viel Geld gehabt, wenn er ist auch nicht in der Gefängniszelle gestorben. Boah, jetzt mal einfach an meine Theorie entlanghangeln, könnte es natürlich Göring sein. Nein, Philipp, du kannst doch nicht da jetzt auf Göring kommen. Wieso, der war doch warum? Hier, der war Reichsminister für Luftfahrt. Ja, eben. Ja, es ist Hermann Göring. Oh, okay. Ach, ernsthaft? Enttäuschend. Ja. Oh. Super. Dominik klingt genauso enttäuscht wie ich. Oh, tut ja. mir leid, ich. Aber so selber sind aber nicht geraten. Tut mir leid, dass ich so ein Genie bin und einfach alles weiß. Ich habe so schöne Hinweise. Ich meine, selten war ein Hinweis, also eine Vermutung so richtig, wie es könnte jemand aus dem Dritten Reich sein. Ja, ja. Nee, ich habe gesagt, okay. Politiker aus dem Dritten Reich. Ja, ja. Weil auch. Dann kriegst du ja viel Ehren und fällst aber doch im Nachhinein oder stirbst halt danach in der Gefängniszelle. Ja. Ja, ja, der hat sich selber erhängt dann am Ende, um sich den Prozessen zu entziehen. Ah, erhängt. Ich wusste nicht mehr, welche Todesart, aber... Ja, ja, ja, er hat sich das Leben genommen, damit er nicht vor... Das ist, glaube ich, mit so das Härteste, was bei der Untergang ist, wo die Frau Göring alle ihre Kinder umbringt. Oh. War das die Frau Göring? Ich glaube, das war die Frau Göring. Also sie ist deutlich... sie ist deutlich vor ihm Goebbels, gestorben. Stimmt! Göring ist der Dicke und der Goebbels war der Propaganda. Ja, also bei Göring ist die Frau an Tuberkulose gestorben und zwar relativ früh und er hat dann vieles... in ihrem Namen hinterher ich gemacht. Ich habe zwei Gs verwechselt. Das ist doch dieses fiese Draufbeißen auf die Tabletten, was sie in dem Film so ganz explizit darstellen, wo es einem wirklich kalten Rücken runterläuft. Mit den Kindern. Boah. Aber da fällt mir ein, dass es schon lange keine Verarsche mehr gibt mit keine Parodien von dieser Hitler-Szene. Das war doch eine Zeit lang total der... Das war ein Mega-Meme. Ja, ja. Das ist immer quasi sein Rage-Anfall, egal ob du jetzt einen Steam-Ausfall hattest oder irgendwie ein Politiker irgendwas Blödes gesagt hat, aber das passiert ja nicht kaum mehr. Ja, und dann irgendwie, ich überlege gerade, dann der Typ, der sich in dem Interview totlacht, das kam doch danach als Meme, oder? Ja, ja, das war viel später. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was in dem Interview der Typ, der sich totlacht. Das ist, also ich weiß gar nicht, was da der Originalkontext ist, aber das ist ein Mann, der wird interviewt in so einer Fernsehshow eher locker und er lacht sich selber bei dem, was er dem Moderator erzählt, selber total drüber tot und der hat auch so ein ansteckendes Lachen in dem Moment und das untertiteln sie halt mit so Sachen wie, da kam das neue MacBook Pro raus, oh, hat nur noch USB-C-Anschlüsse und dann steht halt sowas wie da und dann verkaufen wir den Kunden, dass alle nur noch USB-C wollen und er lacht sich halt selber in dem Moment mit kaputt und das Studiopublikum lacht, weil, also das haben sie halt als Untertitel drunter, weil das ist halt nicht Englisch. Das klingt... Das sieht aus wie irgend so ein marokkanischer Bauer, also den hast du garantiert schon mal gesehen. Dominik. Marokkanischer Bauer. Ja, ich weiß nur, die beiden Rocker-Biker-Gang, die sich dann die Stühle gegenseitig an den Kopf werfen, das war... Ja, von dem Orange County Choppers, oder wie diese Sendung heißt. Ja. Oder wie heißt es? Ich überlege gerade, wie sehr sich Göring im Grabe herumdrehen würde, wenn er wüsste, wie thematisch von ihm abgeglitten wird. Ach, das ist doch eigentlich ganz schön. Eigentlich ganz cool, oder? Ja, ne? Also irgendwie... Ihr meint, das hat er verdient. Wollt ihr den Rest noch hören oder wisst ihr eh? Ja, klar. Ja. Viel zu viel. Ja, also zum Beispiel mit dieser Feier, ich meine, ohne den Kontext außenrum wären wir ja gleich auf Koks und Nutten oder so, aber... Nee, er hat sich tatsächlich sein Anwesen renovieren lassen zu diesem Anlass. Ja, ja. Von Steuergeldern. Ja, ja. Genau, sechstens wäre noch gewesen, ich gründete eine Vereinigung, die sich mit großer Hingabe der Erhaltung von Traditionen und Werten, aber auch der Aufdeckung von Missständen widmete. Mhm. Wisst ihr, was der Missstand ist, dass der Jude was damit gemeint ist? Naja, mit der Vereinigung ist die Gestapo gemeint. Alter, ich will ja sagen, ich habe mir echt Mühe gegeben, das schön zu verpacken. Du, da wäre ich jetzt wieder eher von abgeglitten, ganz ehrlich. Ja, das war ja der Plan. Ja, ja. Mein Chef und ich kauften zeitweise so viele Kunstobjekte in Italien ein, dass dort vorübergehend der Verkauf von Kunstschätzen an Nicht-Italiener untersagt wurde. Zeitweise befanden sich über 4000 Kunstgegenstände in meinem Besitz. Pff. Also das war mir auch, das wusste ich auch nicht. Also es war mir nicht, also es war mir klar, dass die Nazis Kunstschätze gehortet haben, aber dass das solche Auswüchse hatte. Das und dass sie vor allem den gekauft haben, ist, finde ich auch bemerkenswert. Naja gut, von den 4000, da waren dann nicht alle gekauft, aber tatsächlich war es so, dass Italien irgendwann den Verkauf eingestellt hat, weil die so viel aus Italien gekauft haben. Okay. Ich hätte dann noch, achtens, aufgrund von Gelenkrheumatismus wurde ich aus der Infanterie im Ersten Weltkrieg abgezogen. Als Beobachter bei den Fliegern brachte ich es immerhin zum Eisernen Kreuz erster Klasse. Später war ich Kommandeur von Richthofens legendärem fliegenden Zirkus. Abgefahren. Das fand ich auch ziemlich abgefahren, ja. Vor allem, weil es auf der deutschen Wikipedia-Seite nicht steht. Also da sind alle Kommandanten aufgelistet, aber er ist nicht dabei. Mir fällt gerade mit kaltem Schweiß ein, dass ich nicht weiß, wo das Eiserne Kreuz zweiter Klasse von meinem Opa gerade ist. Ich habe so ein paar Dinge in letzter Zeit verschlammt, unter anderem meine sexy Ass-Hose und mein iPad. Hast du so Chaps oder? Tatsächlich fehlt es auch. Was ist Chaps? Ich kenne mich nicht aus. Was das sind diese Hosen, die hinten sozusagen nicht bloß keine Taschen haben, sondern da auch keinen Stoff. Das kommt aus dem Reitsport. So, das sind so diese das sind so Stiefel, die man eigentlich hosenmäßig bis hoch ziehen kann. So. Aber die oben auch, sind. Wo du eigentlich eine Gerte dazu bräuchst. Oder heißt nicht Gerte hier so ein Schlagding? Ja. Ja. Neuntens. Ich war ein Mann vieler Namen. Hinter meinem Rücken nannten mich die Leute Goldfasan oder Lametta Heini. Einen anderen Spitznamen erhielt ich posthum. Er lautete Hermann Meyer. Denn er hat vor dem Zweiten Weltkrieg angegeben, als Chef der Luftwaffe, er wolle Meyer heißen, wenn auch nur ein einziges feindliches Flugzeug die deutsche Grenze überfliegen werde. Ah, okay. Und ich will ja nicht spoilern, aber es gab da zwei oder drei. Ja, ja. Und es gab auch einen Wahnsinns-Diss gegen die deutsche Bevölkerung, weil überleg mal, wie viel Meyer wir haben. es gab auch noch ein Gedicht, das man sich über ihn erzählt hat. Das geht wie folgt. Rechts Lametta, links Lametta und der Bauch wird immer fetter. In den Lüften ist er Meester, Hermann Hester. Das klingt so nach Berliner Mundart, muss da eine Klammer dahinter stehen. Das fand ich auch schön. Und zehntens wäre dann so mein, wenn ihr es jetzt noch nicht geschnallt habt, dann sage ich es euch jetzt fast Hinweis gewesen. Zehntens, mein Trauzeuge hieß Adolf Hitler. Hat der Adolf bei mehreren der ganzen Obernazis Trauzeuge gemacht oder war das wirklich was Besonderes? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wir haben ja neulich in einer vorherigen Folge so Nobelpreisträger, die im Nachhinein vielleicht nicht ganz so geil waren. Ich frage mich, wie viele Menschen es gibt, die unglaublich stolz waren am Tag ihrer Hochzeit und sich danach dachten so, fuck, hoffentlich wäre das nie wieder passiert. Ich meine, jetzt das sind zwei Arschkrampen vom Herrn gewesen, ja, das ist schon klar. Aber es gibt ja auch rechtschaffene Leute, die vielleicht irgendwie einen ganz schlimmen Finger sich da eingeladen haben. Aber diese Arschkrampen, die haben nichts bereut. Die waren jenseits von Moral. Also im konkreten Fall hast du sicherlich recht. Ja, sehr schön. Ja, ich bin ein bisschen geknickt, aber vielleicht mache ich jetzt dieses Meme, von dem wir gerade geredet haben, nochmal auf und schreibe drunter, Philipp löst beim fünften Hinweis und dann gibt's den Hitler-Ausraster. Ach, so ist das Meme, alles klar. Das wäre echt geil. Oh Mann. Ja, wobei jetzt. Dann löst er einfach, das kann nicht sein. Oh, der klippt da einfach, das darf nicht sein. Ja, passt ja zum Adolf. Sehr gut. Na dann. Ja, das war jetzt der deutsche Volksempfänger. Also gut, dann machen wir jetzt mal zu. Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.